Vladislav Moldovan. Sie können mich Vlad nennen. Jean-Baptiste Adamsberg, danke, dass Sie mich begleiten. Adrianus Donglad hat mir nicht gesagt, warum Sie nach Kiseljevo wollen. Haben Sie von dem Mord in Garsch gehört? Donglad hat gesagt, es wäre wegen meinem Jedo. Der verbotene Ort von Fred Vargas. Aus dem Französischen von Waltraud Schwarze. Komposition Hamann. Bearbeitung und Regie Frank-Erich Hübner. Dritter und letzter Teil. Kritschmar, das ist kein Name, es heißt Gasthof. Kritschmar. So ungefähr, ja. Danice, wir kave, Molly. Man wird mir Fragen stellen. Wir können Ihnen unmöglich erklären, dass Sie Bulle sind. Sagen Sie Ihnen, ich sei ein Freund von einem Freund. Ich hätte einen psychoemotionalen Schock erlitten und man habe mir einen ruhigen Ort empfohlen. Und da wären Sie hierher gekommen, nach Serbien? Tja. Ich gehe jetzt erstmal ein paar Schritte. Oh, trinken Sie aber zuerst noch Danicas Kaffee, sonst beleidigen Sie die Wirtin. Wo wollen Sie hin? Hoch zum Wald. Sprechen Sie nicht vom Wald, Herr Kommissar. Warum? Sie fragt, warum du zwei Uhren hast, von denen keine richtig geht. Sag ihr, ich weiß es nicht. Und kaže da ne zna ni sam. Vlad. Was heißt Pasi Vucite oder so ähnlich? Vorsicht, Vorsicht, er zieht dich an. Sie waren im Wald? Ja. Ein altes Weib hat mich verfolgt. Und was bedeutet die Inschrift auf dem Stein? Der du an diesen Stein kommst, geh deines Wegs und dreh dich nicht um. Hier liegt begraben Petar Blagojevic, der Verdammte. 1725 im Alter von 62 Jahren verstorben. Möge seine fluchbeladene Seele Frieden finden. Aber stehen da nicht zwei Namen? Es ist derselbe. Blagojevic ist die österreichische Version von Blagojevic. Damals stand das Gebiet unter habsburgischer Herrschaft. Weshalb wurde er verdammt? 3 Tage nach seiner Beerdigung ist Blagojevic in der Nacht seiner Frau erschienen und hat ein paar Schuhe von ihr verlangt, um reisen zu können. Schuhe? Ja, er hat sie vergessen. Wollen Sie tatsächlich noch mehr wissen? Das ist doch alles nur dummes Gerede. Trotzdem, erzähl weiter, Vlad. In den 10 Wochen danach gab es im Dorf 9 Todesfälle. Alles nahe Verwandte von Blagojevic. Sie verloren ihr Blut und bevor sie vor Erschöpfung starben, sagten sie in ihrer Agonie aus, sie hätten Blagojevic gesehen, wie er sich über sie beugte oder sich sogar auf sie drauflegte. Panik brach aus. Die Bewohner waren überzeugt, dass Blagojevic ein Vampir geworden war. Er war in aller Munde und zum ersten Mal tauchte der Begriff Vampiri auch außerhalb dieser Gegend auf. Tatsächlich? Ja. Dann öffneten die Dörfler sein Grab, trotz des Verbots der Kirche. Der Körper von Blagojevic zeigte nicht die geringste Spur von Verwesung. Wie bei einer gewissen Elisabeth in London. Ach, war sie eine Vampirin? Wenn ich richtig verstanden habe. Na, dann ist das normal. Blagojevic hat sein Leichentuch gegessen. Und sein Glied war irrigiert. Naja, ein Detail, das in den Berichten generell unterschlagen wird. Es heißt, dass ein Stück von dem gräulichen Blagojevic überlebt hat. Unter dem Hügel höre man ihn kauen und schmatzen. Darum also die Holzklopen und die Steine? Ja, damit er nicht wieder rauskommen kann. Wer hat sie da hingesetzt? Arangel. Er will nicht stören, weil ich mit Ihnen hier sitze. Er war ein sehr guter Freund von meinem Jedo. Der eine so couragiert wie der andere. Arangel glaubt, dass Blagojevic auferstehen könnte? Er ist der Einzige, der nicht daran glaubt. Darum fürchtet er die ganzen Vampirgeschichten auch nicht. Wo leben Blagojevics Nachkommen? Hier? Ach, seine Nachkommen leben überall verstreut. Weiß der Teufel wo. Sie findet, dass du ein schöner Mann bist. Du bist spät aufgestanden. Ja. Und du hast nicht gefrühstückt. Adrianus sagt, du würdest immer mit dem ersten Hahnenschrei aufstehen, wie ein Bauer. Du wärst 4 Stunden vor ihm im Büro. Ich habe den Hahn heute nicht gehört. Ich glaube, du hast den Hahn sehr wohl gehört. Ich glaube, du hast mit Danica geschlafen. Plock. Und dein Chef? Was wird er sagen, dass du an die Donau fährst, um Liebe zu machen, während ein Mörder in Frankreich herumrennt? Ach ja, und mit Arangel vergeudest du nur deine Zeit. Du wirst einen Haufen sehr gelehrtes Zeug erfahren, aber nichts, was dich in deiner Ermittlung voranbringen wird. Du hast den Stein von Blagojevich gesäubert, du hast das Moos abgeschabt, du hast den Namenszug ausgekratzt. War das ein Fehler? Stell deine Fragen, aber geh nicht an den verbotenen Ort. Das ist der Name der Lichtung, wo er ruht. Es hat in Frankreich und in Österreich zwei furchtbare Morde gegeben. Ich weiß. Vlad hat es mir erzählt. Und ich vermute, dass beide Opfer zur Nachkommenschaft von Blagojevich gehören. Blagojevich hat keine unter diesem Namen bekannte Vorfahren. Alle Mitglieder seiner Familie haben das Dorf unter ihrem österreichischen Namen Plogojewitz verlassen. Die Opfer wurden nicht nur getötet. Ihre Körper waren grausam zerstückelt, in nichts aufgelöst. Ziel ist es nicht, den Vampir zu zerstören, sondern zu erreichen, dass er nie wiederkehrt. Das Wichtigste waren da erstmal die Füße, damit er sich nicht mehr fortbewegen konnte. Kam es vor, dass man Füße abschnitt? Nur selbstverständlich. Das war die radikale Methode. Und das ist noch längst nicht alles. Machte man noch was mit den Zähnen? Der Mund, junger Mann, ist der entscheidende Punkt im Körper eines Vampirs. Er verschlingt unaufhörlich irgendetwas. Lebende Menschen, sein Leichentuch, die Erde. Darum war man immer misstrauisch bei Leuten mit einem ungewöhnlichen Gebiss, etwa wenn sie bereits mit einem oder zwei Zähnen geboren wurden. Damit geboren? Ja, das kommt gar nicht so selten vor. Zum Beispiel Cäsar, der wurde mit einem Zahn geboren. Auch euer Napoleon. Und ich? Ich habe auch nur einen. Arangel. Zwei letzte Fragen habe ich noch. Gut, ich höre dir noch so lange zu, bis ich dieses Glas ausgetrunken habe. Gibt es eine Verbindung zwischen Plogojewitz und dem alten Friedhof Igat im Norden von London? Igat? Highgate. Ah, Highgate. Ja. Ja, lange bevor man diesen Friedhof anlegte, so wird erzählt, brachte man Plogojewitz, den Meister aller Vampire, in einem Sarg auf den Hügel. Er war aus seinem Land geflohen, um von London aus zu herrschen. Dann bringt der die Schuhe dort abstellt, ihm keine Opfergabe dar? Nein. Er fordert ihn heraus. Ja, ja. Er bekämpft ihn. Ja. Annamsberg, lass dich von Arangel nicht aufs Kreuz legen. Er amüsiert sich wie ein junger Fuchs. Eine Familie wurde mindestens von Plogojewitz verfolgt. Ich höre, Arangel. Nun gut. Ein Soldat kam aus dem Krieg zwischen Österreich und der Türkei in sein Dorf zurück. Er war nicht mehr derselbe. Er erzählte, dass er Opfer eines Vampirs geworden sei, dass es ihm gelungen sei, das Ungeheuer zu erschlagen und zu begraben. Er hatte Erde aus dem Grab mitgenommen und aß regelmäßig davon, um sich gegen Überfälle des Ungeheuers zu schützen. Im Jahr 1727 fiel er von einem Heuwagen und brach sich den Hals. Einen Monat nach seinem Tod starben in Medveja 4 Personen. Man enthauptete und verbrannte ihn, die 4 Toten ebenfalls. 1731 wurde eine offizielle Untersuchung eingeleitet, da man fürchtete, der Vampir von Medveja könnte auch die Gräber in seiner Nachbarschaft verseuchen. Man ließ 40 Gräber in der Umgebung des Soldaten öffnen und entdeckte 17 Körper, die fest und rosig geblieben waren. Also wurden alle aus ihren Gräbern gezerrt und verbrannt und die Todesfälle hörten auf. Dann war es Peter Plogojewitz, mit dem sich der Soldat geschlagen hat. Sagt man. Und die Mitglieder seiner Familie waren, wie soll ich sagen, keine vorsätzlichen Vampire, sondern zwangsvampirisierte Männer und Frauen. Opfer von Plogojewitz. Ja, ohne jeden Zweifel. Genau das waren sie. Der Name des Soldaten, weiß man den noch? Der Name? Arnold Paule. Er hieß Arnold Paule. Block. Versuch, dich an ihn zu erinnern, Kommissar. Es ist ein Name, der einem schnell entgleitet. Als wenn die Saugkraft der Plogojewitz ihn seiner Substanz beraubt hätte. Na, dann sieh da wohl ich Sarmi. Er hofft, du magst gefüllten Kohl. Na, wie waren Küche und Wein? Haben Sie gefüllten Kohl gegessen? Hören Sie mir überhaupt zu, Kommissar? Aber sicher. Immerhin rackere ich mich für Sie ab. Nein, Sie rackern gegen die dunklen Mächte von ganz oben. Ja, schon möglich. Es brennt. Die Vizepräsidentin des Staatsrats, Emma Carnot, sie hat sich unter Einsatz ihrer Ellbogen und diesen spitz nach oben gerobbt. Eine phänomenale Arbeiterin mit Beziehungen und Kontakten in unglaublicher Menge. Sie peilt das Justizministerium an. Die peilt alles an, sie ist eine hemmungslose Jägerin. Auf meine Bitte hin hat Danlas Mordants Büro durchsucht. Und dort die private Telefonnummer von Emma Carnot gefunden. Ganz dilettantisch unter seinen Tisch geklebt. Wenn einer keine 10 Telefonnummern im Kopf behalten kann, sollte er sich niemals auf irgendeinen Deal einlassen. Zufrieden? Zu erfahren, dass die starke Frau im Rat mir an den Kragen will. Nicht wirklich, Monsieur Divisionnaire. Es heißt, sie frequentiere heute nur Frauen, aber es gibt ein paar Stimmen, die wispern. Und ich habe eine davon in der Hinterhand, die wispert sehr laut, dass es vor Zeiten einen Ehemann gab. Sie ist in Auxerre geboren. Und die Seite im Standesamtsregister, auf der sich ihr Mädchenname finden müsste, die ist sorgfältig herausgeschnitten, wegen eines streng vertraulichen Geheimnisses, wie mir eine Angestellte in der Präfektur versicherte. Der Mörder ist 29 Jahre alt. Ja, und aus dieser Heirat hervorgegangen? Aber die Mutter von Serc heißt Giselle Louvois. Man könnte in Erwägung ziehen, dass Carnot sich des Neugeborenen diskret entledigt hat, gegen ein stattliches Sümmchen. Okay, weil... Wie gehen wir vor? Wir besorgen uns die DNA von Carnot. Bei den Plenarsitzungen findet man genügend Wasserflaschen und Kaffeebecher, auch die von Carnot. Und morgen ist Sitzungstag. Deaktivieren Sie dieses Handy, Kommissar, und schalten Sie es erst morgen früh um 7 Uhr wieder an. Unbedingt. Vlado. Vlado. Er ist immer noch nicht zurück. Es ist 3 Uhr morgens. Er ist Bulle, Danice. Er verhält sich nicht so wie andere Leute. Er ist Bulle? Du hast gesagt, er wäre ein Freund von dir, der einen mentalen Schock erlitten hätte. Der einen psycho-emotionalen Schock hinter sich hat. Bedauere, Danice, das ist mir so rausgerutscht. Aber er ist wirklich ein Bulle. Was treibt er hier? Er sucht die Spur eines Franzosen. Was suchst du eigentlich in meinem Zimmer? Das habe ich dir gesagt. Er ist nicht zurückgekommen. Vielleicht ist er ja noch mal zu Arangel zurückgekehrt. Du bist ein Idiot, Vladislav. Wie soll er denn mit Arangel reden? Mit den Händen? Er kann doch kein Wort Englisch. Aha. Und woher weißt du das? Vielleicht glaubt er, dass der ermordete Franzose und der Österreicher Plogojowice sind. Und darüber lachst du. Aber darüber lacht doch alle Welt, Danice. Selbst seine Pariser Bullen lachen. Schweig. Im Namen des Herrn. Du bist nicht nur unhöflich, Vladislav. Du bist auch egoistisch, faul, feige. Also dann, Blödmann. Weißt du, wo du bist? Warum hast du mich nicht in Ruhe gelassen? Du bist drin, ich bin draußen. Die Tür ist 10 Zentimeter dick, die Mauern wie eine Festung. Wenn dein Großvater Slavko noch lebte, er hätte deinen Freund gesucht. Jetzt. Du wirst doch eine Frau nicht alleine gehen lassen, mitten in der Nacht. Bei Nacht, da sehen wir nichts, Danice. Weck mich in 3 Stunden, dann ist es hell. Du kommst jetzt mit. 4 Särge auf der einen Seite, 5 auf der anderen. 9 Tote, gut, was? Und er sagt genau rechts neben dir, wenn du den aufmachen würdest. Ich bin nicht sicher, ob du ein Skelett darin fändest. Eher einen ganz frischen, saftgeschwellten Körper. Sie heißt Vesna und verschlingt die Männer. Kann sein, dass du ihr gefällst. Falls es dich freut, ich war doch einmal bei dir zu Hause. Ich habe dein kleines Kätzchen mit einem einzigen Stiefeltritt getötet. Es hat mich genervt, dass du mich gezwungen hast, sie zu retten. So sind wir quitt. Ich habe mir aus deiner Bude auch deine verdammte DNA mitgenommen. Damit kann ich es beweisen und alle Welt wird erfahren, dass Adamsberg sein Kind hat sitzen lassen und was aus diesem Kind geworden ist. Wegen dir, dir, dir! Und du wirst verflucht sein bis ins dritte und vierte Glied. Eins allerdings gebe ich zu, du warst stark. Du hast kapiert. Ich nehme deinen Kopf und lasse dir deinen Körper. Und damit verlasse ich dich, Blödmann, so wie du mich verlassen hast. Naja, er hat sich einen Wagen kommen lassen, ist nach Beograd gefahren, um mit den Polizisten zu reden. Da kannst du ganz sicher sein, Danice. Ohne sich zu verabschieden, einfach ja. So. Polizisten sind so, Danice. Ich kann Adrianus Dongla anrufen. Mach das. Wenn Adamsberg bei den Bullen in Beograd ist, wird er das wissen. Seit wann? Seitdem er Kilova für einen Spaziergang verlassen hat. Gestern Nachmittag gegen 5 Uhr. Allein? Ja. Ich habe die Bullen in Beograd und wie Saltbanja Luka angerufen. Sie haben auch bei den örtlichen Taxiunternehmen nachgefragt. Ich hätte ihn nach Kisilova begleiten sollen. Ich wusste es. Was machst du da unten? Mach dieses verdammte Licht nicht an, lass mich im Dunkeln. Was ist los? Keine Nachricht von ihm seit 17 Stunden. Der Zerquetscher hat ihn in Kisilova umgebracht. Was ist Kisilova? Das ist der Eingang des Tunnels. Setz dich, Herr Toncourt. Trink einen Schluck. Und wenn du wissen willst, was ich denke, tot. Halt's Maul. Mach kein Geräusch. Wenn es dir wehtut, umso besser. Dann spürst du nämlich noch was. Schrei nicht. Fühlst du irgendeinen Teil deines Körpers? Großer Gott, du kannst ja nicht mal mehr sprechen. Cognac. Woher? Froissy. Wackere Froissy, großartige Frau. Wunderbares Füllhorn. Ja, kannst du schlucken? Kriegst du es runter? Spürst du etwas? Drinnen. Sehr gut. Ja. Oh ja, tut dir was weh? So, jetzt werden wir versuchen, dich hinzustellen. Anders kriegen wir die Füße nicht. Wie viele Tote sind hier drin? 9. Und eine, die nicht wirklich tot ist. Eine Vampirin, Vesna. Aber wenn du hier bist, dann weißt du das alles doch. Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nicht mal, wer dich in dieses Grabgewölbe gesteckt hat. Sack. Kenn ich nicht. Vor 5 Tagen war ich noch in Lobersack. Hast du deine Waffe irgendwo? In der Kretschmer im Gasthof. Und du? Ich habe keine Waffe mehr. Ich weiß nicht, ob wir noch beobachtet werden. Unter der Tür ist ein Spalt. Vielleicht kriegen wir da Funkverbindung. Man hat sie gefunden? Verranc hat mich gefunden. Verranc? Dieser Typ, der so störrisch war wie eine alte Kirchentür, der alle nasenlang reimte. Genau der. Ach, ich dachte, der hätte die Abteilung verlassen. Ich freue mich jedenfalls, dass wir Sie gesund wieder haben. Also, ich bin an der Vizepräsidentin dran geblieben. Es gab sehr wohl eine Heirat vor 29 Jahren. Der Name des Mannes? Fehlanzeige. Einer der Trauzeugen, eine Frau, wurde in Nantes vor 8 Tagen durch 2 Schüsse in den Kopf getötet. Ich habe eine Anzeige in die Presse setzen lassen. Ihre Tochter hat sich auf die Anzeige hin gemeldet. Nun suche ich den zweiten Trauzeugen. Ist ein Kind aus dieser Verbindung hervorgegangen? Keine Ahnung. Und wenn ja, dann wird sie es weggegeben haben. Dann müssen wir es finden, weil... Ich mühte lange mich, das Ziel war schon zu sehen. Da griff der alte Dämon zu, da war es um mich geschehen. Du wolltest diese Gewohnheit doch ablegen. Warum bist du aus den Bergen runtergekommen? Weil ich die Zeitung gelesen habe. Diese Ermittlung interessierte dich? Ja, ich habe deine Arbeit verfolgt. Bis hierher? Ich bin am Vorabend eurer Ankunft in Belgrad eingetroffen. Eine Freundin von mir, die im Zug mitfuhr, hatte den Auftrag, euch abzuhören. Elegant, reich, hübscher Körper, falsche Augen. Im Bus war sie nicht. Woher wusstest du dann, wo ich hinfahren würde? Ein Kollege von der Abteilung Dienstreisen. Eine Stunde nach deiner Reservierung kannte ich dein Reiseziel. Oder war es Mordant, der dir diese Informationen gegeben hat? Der dich gebeten hat, mir zu folgen? Wieso Mordant? Ich weiß nicht, wovon du redest. Hast du darum den Verdächtigen laufen lassen? Hat man nicht dazu gezwungen? Du meinst Emil? Nein, den anderen. Serg habe ich nicht laufen lassen. Wer ist Serg? Le Craseur, der Sergquetscher, der Mörder von Vaudel und Plögener. Wer ist Plögener? Ein Österreicher, der 5 Monate zuvor die gleiche Behandlung erfahren hat. Du hast wirklich von nichts eine Ahnung. Und trotzdem öffnest du die Gruft von Kislova. Ich bin mit dem Flugzeug nach Belgrad und von dort weiter mit dem Taxi. Ich habe in der Hütte auf der Lichtung übernachtet. Ich habe dich vorbeigehen sehen am ersten Tag. Als ich Peter Blagojewitz gefunden habe. Und wer ist das? Verank, wenn du Peter Blagojewitz nicht kennst, dann weiß ich wirklich nicht, was du hier machst. Ich bin nicht hierher gekommen mit der Vorstellung, dir zu helfen. Im Gegenteil, ich dachte, die Gefahr wärst du. Ich bin dir gefolgt, habe deinen Mietwagen auf der Chaussee gesehen, mit einem Belgrader Kennzeichen. Ich wusste nicht, wo du hin wolltest und habe mich im Kofferraum versteckt. So bin ich mit dir auf diesem gottverlassenen Friedhof gelandet. Du hast Serg also gesehen? Ja und nein. Ich war ziemlich weit entfernt. Ich konnte seinen Lederblouson erkennen, seine Stiefel, ja. Mehr nicht. Ja, das ist Serg. Wenn du unter Serg den Mörder von Garsch verstehst, gut. Das war dann Serg. Wenn du mit Serg den Typen meinst, der am Mittwochmorgen zu dir in dein Haus kam, das war nicht Serg. Warst du an dem Morgen auch da? Ja. Warum hast du ihn laufen lassen? Das geht dir nichts an. Du hast ihn laufen lassen, weil du nicht sicher warst, dass er der Mörder von Garsch ist. Da bin ich mir absolut sicher. Er hat den Mord kein einziges Mal geleugnet. Nein? Im Gegenteil. Er war stolz darauf. Adamsberg. Vor 30 Jahren hat sich an der kleinen Brücke über der Chausseen eine gewisse Giselle Louvois schwängern lassen. Du kennst die Stelle. Ich habe in meinem ganzen Leben nicht mit einer einzigen Giselle geschlafen. Nicht mal gesprochen. Ja, ich glaube dir. Muss ich mich jetzt bedanken? Sie hat ihren Vornamen gehasst und nannte den Jungs einen anderen, Marie-Ange. Woher weißt du, dass ich mit Marie-Ange geschlafen habe? Weil sie meine Schwester ist. Hattest du Angst? Verdammte Angst. Todesangst. Woran hast du gedacht? An Kobasice. Das ist lächerlich. Dachte ich mir. Was ist das? Würstchen. Was? Woran hast du noch gedacht? Dass ich nur Tropfen für Tropfen atmen darf. Und hat dich was getröstet? Der Himmel? Niemand, Vlad. Ich war allein. Warum sollte Armel erst mit dir gesprochen haben, nachdem du in der Gruft eingeschlossen warst? Um nicht gehört zu werden. Oder damit du seine Stimme nicht erkennst. Ich kenne ihn. Etwas zu zerstören ist ihm völlig fremd. Akzeptiere es, Verank. Es steckt ein Sarg in deinem Armel. Erinnert dich in der Familie irgendwas an einen Arnold Paul? Was ist das für ein Name? Ein serbischer. Denk nur über die Namen deiner Vorfahren mütterlicherseits nach, also derjenigen von Sarg. Kennst du die? Alle Vorfahren haben sich mit denen aus dem Nachbardorf verheiratet. Ich vermute, auch sie haben sich an der kleinen Brücke über der Chausseen geliebt. Das scheint Tradition zu haben. Serg stammt also von keinem Paule ab. Folglich bleiben uns 2 Lösungen für deinen Neffen. Hör auf, ihn meinen Neffen zu nennen. Er ist auch dein Sohn. Ich habe aber keine Lust, meinen Sohn zu sagen. Ich ziehe deinen Neffen vor. Ich verstehe. Entweder hat dein Neffe von einem Paule manipuliert, die Verbrechen begangen. Oder ein Paola hat sie begangen und das unschuldige kleine Taschentuch deines Neffen am Tatort abgelegt. In beiden Fällen müssen wir den Nachkommen von Arnold Paole suchen. Und wie? Es ist ein Paole, der großen Einfluss auf deinen Neffen hat. Und der ihn gut genug kennt, um ihn imitieren zu können. Er ist 29. Ich weiß nicht viel über sein Leben, seit er nach Paris gegangen ist. Was ist mit seiner Mutter? Seine Mutter hat vor 4 Jahren geheiratet. Sie lebt in Polen. Dir fällt niemand ein? Nein. Und es erklärt nicht, falls er den Mord nicht begangen hat, warum er sich dir gegenüber damit brüstet. Falls ein Paole ihn manipuliert hat, dann wollte er genau das. Der Sohn zermalmt den Vater, hat Armel zu mir gesagt. Armel wird von Mordor gewarnt. Er gehorcht und flieht. Dann entdeckt er die Zeitung. Einverstanden bis dahin? Ja. Sein Gesicht auf Seite 1. Plötzlich ist er eine bedeutende Person und steht Kommissar Adamsberg gegenüber. Was für eine großartige Gelegenheit, sich an seinem Vater zu rächen. Aber dann, das Ergebnis der DNA-Analyse wird nicht dementiert. Er gilt noch immer als der Mörder von Garsch. Die Farce kehrt sich gegen ihn. Jetzt braucht er den Vater. Aber nun hat er bereits alles gestanden, alles zugegeben. Er ist verurteilt zu fliehen. Ein Ausgang, den ein halbwegs intelligenter und erfahrener Mensch voraussehen konnte. Wer? Warum nicht schon früher ein Wort? Kein Empfang. Gehen aus dem Grab heraus. Was für ein Grab? Gruft der Neuen von Blagojewitz. Sehr kalt. Hab aber beide Füße wieder. Die vom Cousin meines Onkels? Meine eigenen. Komme morgen zurück. Es heißt, den Ort verlassen, von Wehmut sanft umhüllt. Er geht dahin in Tränen, verfluchend das Geschick, das einen Sohn ihm gibt, der nicht sein Herz erfüllt. Merkadem meint, dass deine Reime häufig hinken. Da hat er recht. Hat Weil Armel in seiner Wohnung besucht? Nein, aber wir haben nur Weils Aussage. Ich wusste nicht, dass Sie sich sehen. Ich war es, der ihm über Weils Vermittlung diese Wohnung besorgt hat, als er nach Paris kam. Und Weil mag ihn. Er verteidigt ihn. Ach, Weil pfeift auf die Polizei. Er liebt einzig die Provokation, die gute Küche und die Kunst. Vergiss nicht, dieser Mann ist die Leiter raufgeklettert bis zur siebten Sprosse, bis zu Emma Cano. Was will er von ihr? Emma Cano hat den Präsidenten des Kassationsgerichtshofs bestochen. Der wiederum den Staatsanwalt gekauft hat und dieser den Richter, der schließlich den anderen Richter unter Druck setzte, der am Ende Mordant erpresst hat. Mordants Tochter steht in wenigen Tagen vor dem Tribunal. Ihr droht eine hohe Strafe wegen Drogenmissbrauchs. Scheiße. Was verlangte Cano von Mordant? Dass er gehorcht. Mordant hat der Presse die Informationen zukommen lassen. Und bei Vaudel Junior, das ist der Sohn des Ermordeten, das Zeug deponiert, das mich aus dem Verkehr ziehen sollte. Besagte Bleistiftspäne. Exakt. Mordant hat noch am Sonntagmorgen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Gärtner festzunehmen, da bist du sicher? Die Weisung dazu hat er ja vom Untersuchungsrichter. Das setzt voraus, dass Emma Cano schon am Sonntagmorgen wusste, wer Vaudel umgebracht hatte. Dass Mordant und sie schon Kontakt miteinander aufgenommen hatten. Dafür braucht es Vorbereitung. Sie war mindestens schon am Freitag informiert. Die Schuhe. Nicht der Mörder von Garsch hat Emma Cano als erster beunruhigt, sondern der, der die Füße von London abgeschnitten hat. Und, verdammt, Verank, unter diesen Füßen sind mehrere Paar, die viel zu alt sind für Sarg. Ein großer Mensch mit Zigarre stand hinter dem barfüßigen Clyde Fox. Der Lord hat ihn als Kubaner bezeichnet. Dieser Kubaner war mit Sicherheit Paole, der gerade seine Fußsammlung vor Igat abgestellt hatte. Mit welcher Absicht? Den Zusammenhang herzustellen zwischen seiner Kollektion und der Vernichtung der Plogojewitz-Sippe. Was er nicht ahnen konnte, war, dass Dongla einen kisolovarianischen Fuß in dem Haufen entdecken würde. Und wieso wirft das ein neues Licht auf Armel? Ich glaube nicht, dass dein Neffe mit 5 Jahren in den Hinterzimmern von Bestattungsinstituten Füße abschnitt. Nein, bestimmt nicht. Und ich denke, dass Vizepräsidentin Emma Cano einen Schuh vor Augen hatte. Einen ganz bestimmten, den sie vor langer Zeit schon einmal gesehen hatte. Mit einem Fuß darin. Verrenk, das haben wir völlig vergessen. Was? Den 18. Fuß. Der Fuß, der fehlt. Wenn man die Dinge mal ganz nüchtern zusammenfasst, handelt es sich um einen gnadenlosen Krieg zwischen 2 Vampirgeschlechtern? Wir sind nicht dabei, einen Vampir zu suchen, Rettungskuh. Gut. Wir suchen einen psychopathischen Nachfahren des Geschlechts von Arnold Paole. Rettungskuh, wenn ein Mensch schwarze Katzen umbrächte, weil er glaubt, dass sie ihm Unglück bringen, würden Sie das da auch für völlig hirnverbrannt halten, oder? Naja, schon. Und das ist dasselbe. Nur in größer. Im gigantisch groß. Eine Sekunde bitte, ich muss erstmal Lamkari retten. Nur zu Ihrer Information, Dongla und Verank hören mit. Ja. Die Probe ist gestern ins Labor gegangen. Wir haben nur noch 2 Tage. Wie weit sind wir bei? Also, in Auxerre, wo die Seite aus dem Hochzeitsregister herausgerissen wurde, hat vor 12 Jahren eine Frau eine makabre Entdeckung gemacht. Ein Fuß in einem Schuh auf einem Waldweg. Diese Frau hatte, wie sich der Brigadier noch erinnert, ihren Ex-Mann aus ihrem Landhaus hinausgeworfen und entdeckte besagtes Relikt 15 Meter vor ihrer Tür. Zu der Zeit hegte Madame Cano noch keinen Verdacht gegen ihren Ehemann. Und dieser wunderliche Gemahl soll nach Zeugenaussagen sein Wild in einem mit Vorhängeschloss versehenen Gefrierschrank zwischengelagert haben. Ach, Sie ahnen, was die Kühltruhe auch enthielt. Emma Cano hätte begreifen können, dass der Fuß unmöglich einem Unbekannten aus der Tasche gefallen war oder einem Vogel aus dem Schnabel. Aber sie hat es zweifellos später begriffen. Doch dann hat sie geschwiegen und die Ermittlung verlief im Sande. Bis zu der Entdeckung von Igat. Da hat sie begriffen. Eindeutig. 17 Füße vor einem Friedhof und sie kannte den 18. Wenn herauskäme, dass sie einen Mann geheiratet hatte, der 9 Leichnamen die Füße abgesägt hatte, wäre sie erledigt. Zu ihrem Pech aber waren sie am Ort des Geschehens in London. Wie lautet der Name ihres Ex-Mannes? Ach, keine Ahnung. Verdammt nochmal, wie hieß sie als verheiratete Frau in der Anzeige damals? Sie war schon lange geschieden, als sie diese Anzeige machte. Die Heirat war eine kurze Affäre. Weil wir brauchen diese Zeugenaussage. Es ist das Einzige, was wir gegen sie in der Hand haben. Adamsberger, es gibt keine Aussage mehr. Ich verdanke diese Geschichte allein dem Erinnerungsvermögen des Brigadiers in Auxerre. Es gibt keinerlei schriftliche Belege. Sie haben die Dinge perfekt gelöscht. Es bleibt uns noch ein Trauzeuge. Und es gibt die Mutter von Emma Canot. Sie muss den jungen Ehemann kennengelernt haben, und sei es nur für ein paar Tage. Es wäre ratsam, sie zu beschützen. Es ist die Mutter, verdammt noch. Und sie ist Emma Canot. Die Trauzeugin, die in Nantes ermordet wurde, war ihre eigene Cousine. Beschützen Sie die Mutter. Wie hat Madame Canot wissen können, wohin Emile ging? Selbst die Bullen in Garch haben ihn verfehlt. Die Bullen in Garch haben Emils Spur nie verloren. Sie hatten ihn im Visier. Aber dann kam ein Befehl von oben, seinen Anlaufpunkt zu signalisieren und dann zu verschwinden. Was sie getan haben, so gehorcht man da unten. Gut, das war's. Ich muss zu meinem Lammkarree. So ist er. Danglars, Sie haben alles mitbekommen? Ja. Ich vertraue Ihnen die Mutter an. Schutz durch Retoncourt. Die Mutter doch nicht. Es gibt ja auch Leute, die einen Schrank essen, Verrat. Was trinkt ihr gerade? Ich würde jetzt gern einen Rakia nach meinem Kaffer trinken. Wie in der Kritschmer. Wie kommt es, Kommissar, dass Sie sich serbische Wörter eingeprägt haben, wo Sie doch nicht mal in der Lage sind, sich an den schlichten Namen Redstock zu erinnern? Vermutlich, weil es ein ungewisser Ort ist, Danglars, an dem außergewöhnliche Dinge passieren. In der Gruft habe ich an Kobasice gedacht. Erwarten Sie nichts Großes, es sind nur kleine Würstchen. Sehr scharfe. Charme! Ist sie es? Ja, erkennst du sie nicht wieder? Ja, natürlich. Immerhin hast du sie auf die Welt geholt. Ich habe mir nämlich Sorgen um sie gemacht. Ich hatte da einen Traum. Erzähl, Hombre. Ich habe dein kleines Kätzchen mit einem einzigen Stiefeltritt getötet. Nein. War was Finsteres, nicht wahr? Ja. Ein netter Junge. Eine Engelsstimme. Nein, Verranc. Serg gäbe einen perfekten Mörder ab. Weich wie Kerzenwachs, von Paoles Händen geformt. Sie konnten die Aufgabe teilen. Der eine bei Vaudel, der andere in Igat. Ein labiler Zögling. Sohn von nichts. Sohn von Adamsberg. Sohn oder nicht Sohn. Ich verspüre keinerlei Lust, auch nur einen Finger für Serg krumm zu machen. Okay, ich habe die Nummer notiert. Frossi, 2 Mitteilungen, die ich nicht verstehe. Nämlich? Ich glaube, Sie sind unangenehm. Wie viel Zeit brauchen Sie, um den Inhaber des Handys zu identifizieren? Den kann ich Ihnen sofort geben. Ich habe ihn heute Nachmittag identifiziert. Armel Louvois. Scheiße. Ich hatte gerade begonnen, seine Anrufe aufzulisten. Er telefoniert nicht sehr viel. Nicht seit 9 Tagen. Er hat das Gerät am Morgen seiner Flucht ausgeschaltet. Aber warum macht er es wieder an? Er hat mir 2 unverständliche Textos geschickt. Texti. Ja. Welche? Pop und Ross... Moment, Moment. Pop, Ross, Porsop, SMS, SOS, SOS. Oh Gott. Das ist ein SOS, das er irgendwie nicht richtig eingegeben hat. Können Sie ihn lokalisieren? Wenn er nicht schon wieder ausgeschaltet hat, ja. Die Villa in Garch. Aber noch ein anderes Gerät sendet vom gleichen Standort. Unbekannt. Soll ich es zu identifizieren versuchen? Ja, sicher, tun Sie das. Danglars, ich habe ein SOS von Serg erhalten. Geschrieben, ohne dass er sein Display sehen konnte. Der Mörder hat ihn an den Ort des Verbrechens gebracht und wird ihn dort sauber hinrichten. Ende der Geschichte. Fahren Sie nach Garch zu Vaudels Haus. Ich rufe Sie wieder an. Umstellen Sie aber das Haus nicht. Gehen Sie nicht zur Tür rein. Er würde ihn auf der Stelle abknallen. Doktor, ich brauche Emile. Schnell. Ist was mit Cupidon? Dem geht's bestens. Emile, sag mir, wie man in Vaudels Haus reinkommt. Anders als durch die Haustür. Durch den Hintereingang. Einen anderen Weg. Gibt's nicht. Emile, wenn du mich verscheißerst, knall ich deinen Köder ab. Das würdest du nicht tun. Ohne zu zögern. Anschließend zertrete ich ihn unter meinem Stiefel. Schon mal gesehen, Emile? Scheißbulle, verdammter. Ja. Durch das Nachbarhaus, das von Mutter Bourland. Die Keller gehen ineinander über. Aber ich hatte der Nachbarin versprochen, nichts zu sagen. Madame Bolland? Ja? Mein Name ist Adam Sperke. Ich komme von Emil. Er liegt im Krankenhaus. Er hat eine Nachricht für Sie. Und woher weiß ich, dass Sie ein Freund von Emil sind? Ich bin ein Freund von Emil und ich bin Kommissar. Das gibt's nicht. Doch, das gibt's. Machen Sie mir den Durchgang im Keller auf. Was? Ich muss in Vaudels Villa. Es werden noch mehr Polizisten eintreffen. Auch die werden Sie durchlassen. Es gibt keinen Durchgang. Madame Bourlon, machen Sie mir keinen Ärger. Sonst wird die ganze Nachbarschaft von der Tür erfahren. Man könnte annehmen, dass Sie den alten Vaudel bestehlen wollten. Gut, gut. Ich hole die Schlüssel. Sie macht ja immer viel Wind, die Polizei. Aber dass sie auch noch wegen so einem Quark herkommt, mich zu verdächtigen, dass ich stehle, Emil zu behelligen. Madame Bourlon, bitte, seien Sie leise. Und auch doch diesen jungen Mann. Die Polizei hat das Taschentuch von dem jungen Mann. Ach, Unsinn. Wer lässt schon sein Taschentuch bei anderen Leuten und dann auch noch bei jemandem, den man umgebracht haben soll? Halt, Sie bleiben zurück, Madame Bourlon. Es ist gefährlich. Der Mörder? Ja. Gehen Sie zurück ins Haus und warten Sie auf die Kollegen. Und rühren Sie sich nicht vom Fleck. Polizei, lächerlich. Lächerlich. An wen? An Adamsberg. Jämmerlich, Rosspos. Was versuchtest du ihm zu sagen? SOS. Aber ich hab's nicht geschafft. Er wird es nicht verstehen. Lassen Sie mich frei, ich werde nicht sagen, ich weiß nicht. Aber ich brauche dich, mein Junge. Ich werde dich hier lassen, gekreuzigt auf deinem Sessel, selbstverstümmelt, gestorben am Ort deines Verbrechens. Und das war's. Ich habe noch einiges zu tun und brauche meine Ruhe. Ich werde nichts sagen. Ich gehe weit weg, Adamsberg wird es nicht kapieren. Klar, dass er nicht kapieren wird. Ein Armleuchter wie du, Schaumschläger, wie der Vater, so der Sohn. Auf jeden Fall kommt dein Anruf ein bisschen spät, er ist nämlich tot. Das ist nicht wahr! Beruhige dich! Toter kann einer nicht sein, eingemauert in der Gruft. Dobro vece prokletinio. Sei gegrüßt, Verfluchter. Unterschrift Blagojevich. Waren Sie das, Kommissar, der sich mit sowas amüsiert? Man sagt nicht Dobro vece zu dieser Nachtzeit. Jetzt sagt man La gu noc. Weder überrascht noch beunruhigt. Obwohl ich doch tot in der Gruft liege. Los, auf mit dir, Serg. Komm, los, aus! Wie rührend. Und jetzt, Adamsberg? Jetzt stehen wir uns also gegenüber und beide mit einer Waffe. Sie haben keine Chance. In einer derart konkreten Situation ist Ihnen Ihr Zugang zum Unterbewusstsein von keinerlei Nutzen. Im Gegenteil, er verzögert Ihr Handeln nur. Ich weiß, Ihre Nachhut kommt gleich. Und das Bürschchen hole ich mühelos ein, denn Ihr Sohn ist ein Trottel. Das wissen Sie, nicht wahr? Wie und wo sind Sie drauf gekommen? In der Gruft. Und weiter? Die kleine Katze, die Sie zertreten wollten. Wie konnte Serg wissen, dass es ein Kätzchen und kein Kater war? Bei einem Tier, das es eine Woche alt ist. Lucio wusste es, ich wusste es. Und Sie, Doktor, als Sie behandelt haben. Sie. Und nur Sie. Ja. Ich sehe, das war ein Fehler. Ja! Was? Ich wollte doch nur die Beine treffen. Madame Bourlon! Schieße schlecht, mein Gott, der wird doch wohl nicht sterben. Ach, ich denke nicht. Es ist nur eine 32er. Der Rettungswagen kommt gleich, Paul. Nennen Sie mich nicht Paole. Es gibt keinen Paole mehr, seit die Macht der Verfluchten erloschen ist. Die Paoles sind gerettet. Sie gehen ab. Verstehen Sie, Adamsberg? Sie gehen und sind frei, endlich. Haben Sie sie alle getötet, die Blagojevich? Diese Kreaturen vernichten heißt nicht töten. Es sind keine Menschen. Ich helfe der Welt, Kommissar. Ich bin Arzt. Dann sind also auch Sie, Jocelyn, kein Mensch? Nicht gänzlich. Aber jetzt, ja. Oh. Sie haben sie alle vernichtet? Die fünf Großen. Es bleiben noch zwei Kauerinnen. Die können nichts widerstehen lassen. Nun herrscht er nicht mehr. Wer? Ich spreche seinen Namen niemals aus. Peter Blagojevich? In Highgate. Aus. Gehen Sie nachsehen, Adamsberg. Sie wissen, Sie verstehen. Ich muss sicher sein. Was nachsehen? Den Baum in Hampstead Hill. Er steht an der Südseite der Kapelle. Es ist die große Eiche, die bei seiner Geburt im Jahr 1663 gepflanzt wurde. Jocelyn. Sie haben 9 Leichen die Füße abgeschnitten. Sie haben 5 Kreaturen massakriert. Sie haben mich in diese Höllengruft eingemauert. Sie haben meinen Sohn benutzt. Sie wollten ihn gerade töten. Ja, ich weiß. Aber gehen Sie und schauen Sie nach dem Baum. Loscha Zarecha. Wovon spricht er? Familienstreitigkeiten, was? Ja, genau. Madame Bolo, von wo haben Sie geschossen? Durch das Loch. Das war Emils Guckloch. Da Monsieur Vaudel immer alle Lichter brennen ließ, konnte man nie sicher sein, ob er zu Bett gegangen war. Emil stibitzte ihm hin und wieder ein paar Banknoten. Vaudel war ja so reich, mein Gott. Wie konnten Sie davon wissen? Wir vertrauten uns so manche kleinen Dinge an. Wie diesen Revolver, Madame Bolland. Hm? Nein, er gehörte meinem Mann. Wie blöd, mein Gott, was habe ich getan, auf einen Menschen zu schießen? Das ist ja nicht ohne. Wenn Sie den jungen Mann suchen, er sitzt bei mir im Salon. Er verarztet seine Hände. Wer hat geschossen? Sie? Die Nachbarin. 60 Jahre, 1,50 Meter, 40 Kilo. Kaliber 32. Und wo ist der junge Mann? Hier bei mir. Bringen Sie ihn nach Hause? In gewisser Weise, ja. Jocelyn sagte, dass er mit 2 Zähnen auf die Welt gekommen sei. Seine Mutter hat geschrien, er sei ein Gezahnter und hat ihn als Baby gleich in der Klinik gelassen. Und in dem Moment hat er geweint. Das habe ich im Rückspiegel gesehen. Er warf seiner Mutter nichts vor. Er sagte nur, was soll eine Mutter mit einer solchen Kreatur anfangen? Eine Kreatur ist kein Kind. Da habe ich gedacht, er würde weich und mich freilassen. Mein Gott, hatte ich eine Angst. Er wurde von den Jocelyns adoptiert? Mhm. Und mit 9 Jahren hat er die Schreibtischschublade seines Vaters aufgezogen und eine ganze Akte über sich gefunden. Er war ein Paola aus dem Geschlecht der verdammten Vampire. Er schlug alles kaputt, schmierte seine Kacke an die Wände. An einem Novembertag haben seine Eltern ihn in eine Anstalt gebracht und sind nicht wiedergekommen. Wie bist du zu meiner Telefonnummer gekommen? Ich habe sie aus dem Handy von Onkel Louis. Hattest du vor, sie zu benutzen? Nein. Aber ich fand es nicht normal, dass Louis sie hat und ich nicht. Wie hast du die Nummer gewählt? In der Tasche? Ich habe sie nicht gewählt. Ich hatte sie gespeichert unter der Ziffer 9. Der letzten der letzten. Das ist doch schon mal ein Anfang. Dobro jutro, Vlad. Dobro jutro, Adamsberg. Geh zu Arangel und sag ihm, dass Arnold Paoles Hetzjagd heute Nacht zu Ende gegangen ist. Der Fluch ist aufgehoben. Der Baum auf der Höhe von Igat stirbt. Pluck. Es bleiben aber immer noch 2 Kauer. Die Kauer machen keinen Ärger. Arangel wird dir sagen, dass es genügt, sie auf den Bauch zu drehen und die sickern wie ein Tropfen Quecksilber bis ins Innere der Erde. Plock. Vlad, was heißt Loscha Sreja? Das hat Paole gesagt, als er am Boden lag. Es heißt Pech gehabt. Chavala, Vlad. Was heißt das, Plock? Es ist wie ein Tropfen Wahrheit, der fällt. Und der genau auf den richtigen Punkt fällt. Okay. Und wenn er nun hierhin oder dahin fällt, dann ist es kein echtes Plock? Ich denke nein. Plock. Kommissar, wann kommen Sie? Ich bin an einem Strand in der Normandie, Danglars. Ich fahre gleich zurück. Was machen Sie dort? Ich musste mit meinem Sohn reden. Wir sind beide nicht gerade brillant, aber wir kommen schon klar miteinander. Tom ist kein Jahr alt, er kann nicht sprechen. Ich spreche von meinem anderen Sohn, Danglars. Wie alt ist dieser andere? 8 Tage. Sie sind unmöglich. Es ist so, Kommandant. Ich war nicht darüber informiert. Verdammt, Sie sind nie informiert. Sie vertrauen doch Virank. Fragen Sie ihn. Es ist sein Neffe. Er wird Ihnen viel Gutes über ihn erzählen. So, und jetzt geben Sie mir Emil. Er will dich sprechen. Dein Kollege ist ein Idiot. Was ist das für eine Sache, die du mit mir regeln willst? Ich habe mal überschlagen. Ich komme auf 937 Euro. Jetzt, wo ich reich bin, kann ich sie zurückerstatten und du sagst Schwamm darüber. Also zum einen sind mir deine Scheine vollkommen egal, das sagte ich dir schon. Zum anderen ist es dafür zu spät. Ich denke nicht, dass Pierre Junior, dem du die Hälfte seines Vermögens wegschnappst, sehr glücklich darüber sein wird, wenn er erfährt, dass du seinen Vater beklaut hast und er nun 937 Euro von dir zurückbekommt. Ja. Also behältst du sie und kein Wort mehr darüber, kapiert? Du hast noch einen anderen Sohn? Einen ganz kleinen. Stört es dich? Nein. Ich werde zu Redstock fahren und ihm beim Sortieren der Füße helfen. Anschließend nehme ich 8 Tage Urlaub. Zum Angeln am See? Nein, ich gedenke in London zu bleiben. Ach, ein eher abstraktes Programm also. Ja. Wenn Mordaunt seine Tochter wieder hat, das heißt heute Abend, werden wir die Schlammlawine des Falls Emarcarnot losbrechen. Warum schützen wir diesen Scheißkerl von Mordaunt? Weil der gerade Weg nie gerade ist, Dongler. Mordaunt gehört nicht zu der Schlange. Er wurde mit Haut und Haar von ihr verschlungen. Wer hat den Concierge Francisco Delfino dafür bezahlt, dass er Joselin ein falsches Alibi lieferte? Joselin hat Francisco einfach in Urlaub geschickt. Als ich ihn sah, war die Pförtnerloge dunkel. Er hat auf den unvermeidlichen Besuch der Bullen gewartet. Dann ist er über den Dienstbotenaufgang in seine Wohnung, um mich als Doktor zu empfangen. Raffiniert. Ja, außer für seine Ex-Gemahlin. Als Emma Carnot erfahren hatte, dass Joselin Vaudels Arzt war, hatte sie begriffen, lange vor uns. Da kommt Mordaunt. Das Urteil ist gefallen. Mordaunt, kommen Sie, setzen Sie sich. Wir sind hergekommen, um diesen Sieg der Gerechtigkeit zu feiern. Auch um die Verhaftung von Joselin zu feiern und vieles andere mehr, was zu feiern ist. Feiern? Ja, feiern. Die Geburt meines ältesten Sohnes und auch die Tatsache, dass Bleistiftspäne und eine kleine Patronenhülse unter einem Kühlschrank freundlicherweise verschwunden sind. Meine Freiheit feiern, Mordaunt. Das Bier wartet da drüben schon auf uns. Es ist aus, nicht wahr? Aus? Ja. Niemand in der Brigade weiß davon. Ihr Platz ist noch vakant. Entscheiden Sie selbst. Emma Carnot dagegen wird auflegen. Kamen die Anweisungen direkt von ihr? Ja. Auf einem separaten Telefon? Ja. Wo ist das? Gestern Abend zerstört. Sehr gut, Mordaunt. Versuchen Sie nicht, ihr zur Hilfe zu eilen, um sich zu schützen. Sie hat eine Frau umgebracht. Sie hat auf Emil schießen lassen, danach versucht, ihn zu vergiften. Und sie war dabei, ihre letzte Trauzeugin zu beseitigen. Trinken. Kommen Sie bloß nicht auf den Gedanken, sich umzubringen. Das wäre Blödsinn. Wie Danglars sagen würde, jetzt, wo ihre Tochter sie braucht. Frati Giuseppe, ich gehe ein paar Schritte. Was sagt der? Ah, das ist ein kleines Stück der Vampiri von Kiseljevo, das ihm im Körper stecken geblieben ist. Aber das wird auch noch herauskommen. Oder auch nicht. Bei ihm weiß man das nie. Der verbotene Ort von Fred Vargas. Aus dem Französischen von Waltraud Schwarze. Dritter und letzter Teil. Es sprachen Adamsberg, Volker Risch. Danglars, Peter Fricke. Jocelyn, Matthias Ponnier. Serk, Daniel Wiemer. Véronque, Christian Redl. Vlad, Carlo Ljubeck. Arangel, Horst Sachtleben. Emil, Thomas Pieper. Weil, Jürgen Thurmann. In weiteren Rollen Celka Preksavec, Gabriele Blum, Heinrich Giskes, Paul Fasnacht, Fabian Sattler, Hans Schulze, Sigrid Burgholder, Marie-Agnes Reintgen, Wolfgang Rüther und viele andere. Technische Realisation Günter Kasper und Nico Schütte. Komposition Hamann. Regieassistenz Gerrit Bohms. Bearbeitung und Regie Frank-Erich Hübner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009. Dramaturgie und Redaktion Ursula Schregel.